Hörbahn on Stage. Willkommen, liebe Hörer, bei einer weiteren Folge unserer besonderen Literatursendung. Diesmal stelle ich Ihnen ein Buch vor, das thematisch in gewisser Weise zu den gegenwärtigen Zeitläuften des Krieges in der Ukraine stattfindet. Es geht um die junge Zeitungsreporterin Nelly, die als einzige Frau vom Krieg zwischen Nord- und Südkorea berichtet. Das Buch mit dem Titel »Ein neuer Horizont« wurde von Maike Nielsen, einer Frau mit besonderer Biografie, geschrieben. Es ist vor kurzem im Wunderlich Verlag erschienen und hat mich sofort interessiert. Liebe Maike Nielsen, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind und uns ermöglichen, mehr über sich, das Buch, Nelly, zu erfahren. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Dann stürzen wir uns mitten hinein. Und ich habe als erstes eine Frage, die sehr allgemeiner Natur ist eigentlich. Aber was mich schon immer interessiert hat, ist, welches ist die Hauptmotivation von Kriegsberichterstattern? Wieso als solche ist ja Ihre Heldin dann auch tätig. Was drängt Sie dazu, Ihr Leben zu riskieren? Was denken Sie? Kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Also ich habe, bevor ich diesen Roman geschrieben habe, um mich so richtig hineinzufinden in genau diese Fragen und in die Denkweisen von Kriegsreportern, mit vielen Biografien beschäftigt. Und vorab muss man, glaube ich, sagen, es gibt einen Unterschied, ob man als Frau an die Front geht oder als Mann. Wir sprechen ja jetzt von der Zeit 40er, 50er Jahre. Diejenigen, die jetzt in Korea waren, über die ich schreibe, die hatten zuvor häufig schon den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und für viele Männer war es natürlich auch so ein bisschen das Draufgängertum, Abenteuer erleben, an die Front gehen, dort berichten, wo es knallt. Also die Vitae, die ich da gelesen habe, die handeln auch viel von Besäufnissen, sexuellen Abenteuern. Das war schon auch so ein bisschen, ja, Eros und Thanatos, die da zusammenliefen. Also den Tod immer in Sichtweite, die Liebe dann eben auch. Für Frauen war es was anderes. Also für viele Frauen in der Zeit war es ja überhaupt nicht möglich, als Kriegsberichterstatterin an die Front zu gehen. Frauen wurden gar nicht so besonders ernst genommen. Es gab aber dann schon ein paar, die es während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben. Ganz vereinzelte Beispiele auch von Frauen, die es schon im Ersten Weltkrieg geschafft haben, an die Front zu gehen, aber dann eben im Zweiten Weltkrieg. Und eine davon war Margaret Higgins, und die habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen für meine Nelly. Margaret Higgins war nämlich genau wie Nelly zweisprachig, war in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, hat die Befreiung des KZ Dachau erlebt, hat darüber geschrieben, hat später auch eine Artikelserie über die Nürnberger Prozesse geschrieben und ist dann nach Korea gegangen, tatsächlich als einzige Frau. Und um jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, warum? Ja, ich glaube, weil, so ist zumindest mein Eindruck, weil natürlich auch ein bisschen Abenteuerlust muss ja dazugehören, so die Bereitschaft, sich in so etwas zu stürzen, aber auch, um zu beweisen, dass Frauen mehr können, als über Hochzeiten zu schreiben und Klatsch und Küchenrezepte auszuspinnen. Frauen wollten einfach auch beweisen, was sie drauf haben. Mir ist nur wirklich ziemliches Rätsel immer, aber Sie haben es ein bisschen erklärt, warum sich Menschen offenen Auges in solche Gefahr begeben, ist eins, aber befriedigen ja auch eine gewisse Art von Voyeurismus. Wenn ich so jetzt sehe, was jetzt im Fernsehen läuft, ja, und mit welch einer, ja, Begleitmusik der Sprecher dort, traue denen nichts Böses zu, das meine ich nicht, aber es kommt immer dabei raus, als ob das wie so eine Art Home-Story wäre. Ja, da muss ich, glaube ich, die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich sage jetzt mal Kollegen, weil ich Journalistin bin, ich bin ja keine Kriegsberichterstatterin, aber es ist wichtig, dass man hinschaut. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und gerade zu Kriegszeiten ist es super wichtig, weil es gibt immer zwei Seiten. Ja, und Konfliktparteien verbreiten natürlich die ihnen jeweils genehme Wahrheit und ein Journalist oder eine Journalistin muss beobachten, was davon könnte denn stimmen oder gibt es vielleicht auch ein Dazwischen oder wie sehen die grauen Zwischentöne aus und stimmt das alles so? Und jemand muss ja stellvertretend für die Menschheit da sein, um zu sagen, das und das passiert. Das sehen wir ja auch gerade jetzt im Ukraine-Krieg. Es ist so wichtig, dass Menschen dabei sind, die uns erzählen, nein, Putins Propaganda, so wie er sie verbreitet, stimmt nicht, denn wir haben gesehen, dass beispielsweise. Ne? Ja, also ich glaube, dass wir aber heute auch noch in einer anderen Situation auf den Krieg blicken, als beispielsweise die Kriegsreporter es in den 50er Jahren getan haben. Denn wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, Fakten zu prüfen, ohne dort zu sein, indem wir beispielsweise Twitter-Meldungen oder andere Social-Media-Meldungen auswerten von Augenzeugen. Ne? Damals gab es das ja alles nicht. Damals musste man ja wirklich dort sein, um zu sagen, ja, das und das ist wirklich passiert. Ja, es hat tatsächlich diesen Angriff gegeben. Ja, es sind nicht nur 3 Tote, sondern es sind 300 Tote und so weiter. Wie macht Nelly das? Meine Nelly ist natürlich eine ganz ungewöhnliche Frau. Sie ist, glaube ich, sowieso meine Lieblingsheldin von allen. Nelly hat dieses Arbeitsethos. Sie hat gesehen, was der Krieg anrichten kann. Das hat sie in Europa gesehen, in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Und sie möchte, dass so etwas nie wieder passiert. Nelly geht mit einer pazifistischen Grundhaltung als Kriegsberichterstatterin an die Front. Ist das dann nicht besonders schwierig? Oder wie kann ich mir das vorstellen, in einem Buch zu verwerten? Nelly ist ja Pazifistin und sie möchte über den Krieg schreiben, um anderen Menschen in ihrer Heimat die Augen zu öffnen, um ihnen zu sagen, das und das passiert gerade, Leute. Ne? Und deswegen möchte sie an Ort und Stelle sein. Deswegen prangert sie beispielsweise auch die Napalm-Angriffe der Amerikaner an, obwohl sie selbst Amerikanerin ist. Und wird deshalb dann ja auch später vor Gericht gestellt. Wir dürfen nicht vergessen, die 50er Jahre, das war die McCarthy-Ära in den USA. Und Kommunisten und Menschen, die ja vielleicht auch kritisch der westlichen Welt gegenüberstanden, die wurden einer beispiellosen Hexenjagd unterzogen. Das hat ja viele getroffen, beispielsweise Bertolt Brecht, ja, der wurde ja auch, der ist ja ausgewandert, wie wir wissen, nachdem er emigriert ist aus Nazi-Deutschland und der wurde dann ja aus den USA wieder vertrieben, weil er einfach zu links war. Der wurde ja auch vor so ein Gericht gestellt. Und genau das blüht Nelly auch. Ne? Und das war mir eben auch so wichtig, im Buch darzustellen, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur Westen und Osten, sondern es gibt all diese Grautöne dazwischen. Und da macht sich Nelly eben ans Werk. Ja, das ist ihr so wichtig, zu zeigen, das und das passiert. Und das passiert auf beiden Seiten. Ja. Beide Seiten machen sich schuldig. Es sind ja mehrere Handlungsebenen in Ihrem Roman zu finden. Ich habe aber noch mal eine Frage zu der Abgrenzung, die Sie vorgenommen haben zwischen der biografisch realen Journalistin und Ihrer Nelly. Wie haben Sie das gemacht? Es ist immer so schwierig, das im Nachhinein richtig zu beantworten, weil so ein Roman besteht letztendlich immer aus ganz, ganz vielen kleinen Teilen, auch aus vielen, vielen kleinen Rechercheteilen, angefangen von den vielen Büchern bis hin zu den Reisen, um vor Ort zu gucken, wie es aussieht. Und am Ende, ja, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, in diesem Fall konkret habe ich Margaret Higgins Aufzeichnungen aus Korea studiert und habe das, was sie dort tatsächlich beobachtet hat, also ihre Artikel und ihre Tagebücher, die habe ich genommen, um halt so gut wie möglich schildern zu können, was dort in Korea passiert in den 50er Jahren. Ich wollte aber nicht eine Biografie über Margaret Higgins schreiben, sondern ich wollte etwas schreiben über Frauen in den 50er Jahren, über Kriegsreporterinnen und eben auch über den Beginn der Teilung der Welt und darum eben die beiden Handlungsebenen. Die Haupthandlung spielt ja in Korea, aber ein zweiter Handlungsstrang in Berlin, das damals schon anfingen, sich zu teilen. Es waren vier Sektoren schon unterteilt, aber die Leute konnten ja noch damals relativ problemlos, also 1950 problemlos von einem Sektor in den anderen gehen. Aber so wie der Koreakrieg voranschritt, so schritt auch die Teilung Berlins voran. Und das war mir ein Bedürfnis, das zu erzählen, die Teilung der Welt in West und Ost und die Rolle der Frau darin. Und darum habe ich mir eben eine andere Frau herbeifiktionalisiert, die diesen Plot sozusagen besser stützt. Es ist ja nicht die einzige Frau, die Sie herbeifiktionalisiert haben, sondern Sie haben sich mal eben eine, oder der Heldin sozusagen, mal eben eine Zwillingsschwester noch dazu gebracht. Ja. Das ist ja eine besondere Art der Bindung. Und haben Sie A, Erfahrung, B, wie haben Sie sich vorbereitet und C, warum das nun plötzlich noch in so einem Roman, der eigentlich ja voll bis zum Stehkragen ist? Naja, die Zwillinge bieten mir natürlich eine hervorragende Möglichkeit, den West-Ost-Konflikt zu beleuchten. Die eine ist ja in die eine Richtung gegangen, die andere in die andere. Und beides gehört letztendlich zusammen, ja, weil wir leben ja auf einem Planeten, in einer Welt. Das war also insofern ein Kunstgriff, diese Zwillinge zu erfinden. Aber es ist nicht meine erste Zwillingsgeschichte. Ich habe tatsächlich in meinem allerersten Roman, wann ist der erschienen? 2005 vielleicht, Das Haus des Kapitäns, da habe ich schon Zwillinge auftauchen lassen. Zwillinge haben mich von Kindheit an fasziniert, weil ich bin lange Zeit Einzelkind gewesen. Ich habe dann mit 11 und mit 13 nochmal Geschwister bekommen, aber ich war halt sehr lange Einzelkind und ich habe mir immer eine Zwillingsschwester gewünscht, weil ich war ja auch viel allein auf den Schiffen mit meinem Vater und ich habe immer gedacht, oh, hätte ich doch nur eine Zwillingsschwester. Also ich habe mir mit dieser Zwillingsschwester auch so einen kleinen Kindheitswunsch erfüllt. Denn da wird es persönlich. Ich denke mal, so abstrakt weiß jeder, dass Nord- und Südkorea heute noch getrennt sind. Das sind, glaube ich, die letzten aus dieser ganzen Historie, die noch so getrennt sind, wie wir das lange Zeit waren hier in Deutschland. Aber das weiß natürlich im Prinzip jeder. Aber zu erfahren zu lassen, ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist dann auch die Kunst desjenigen, der das schreibt. Und aber nochmal vielleicht zu der Frage, wie ist eine Sache, sich einen Zwilling zu wünschen, eine andere Sache, darüber zu schreiben und eine dritte, kompetent darüber zu sein. Sie haben ja Recherchen gemacht über den Koreakrieg zum Beispiel. Wie sind Sie in der Recherche bei Zwillingen umgegangen? Ja, schon, also damals für meine ersten beiden Romane, in denen es ja schon um Zwillinge ging, da habe ich mich viel mit Zwillingen unterhalten und habe viele Bücher über Zwillinge und mit Zwillingen gelesen. Und ich habe eine Freundin, die auch ein Zwilling ist und die mir halt auch erzählt hat, wie eng die Bindung zu ihrer Zwillingsschwester ist. Also die ist bei ihr tatsächlich so eng, dass sie fühlt, wenn es ihrem Zwilling nicht gut geht. Ihr Zwilling hatte mal einen Fahrradunfall, das hat sie gefühlt, weil es ihr genau an der gleichen Stelle wehtat. Und das hat mich unglaublich fasziniert, unglaublich. Und deswegen, ach, dieses Zwillingsthema, das lässt mich immer nicht los. Aber wie gesagt, durch Gespräche und durch Lektüre. Vielleicht darf ich nochmal auf Ihre Recherche in Richtung Koreakrieg zurückkommen. Ich habe an anderer Stelle gelesen oder gehört, dass Sie dort waren, sich in Nordkorea, das ist ja nicht so einfach und kein Zuckerschlecken, zumindest sehr nah angesehen haben und sogar in diesen Fluchttunneln herumgekrochen sind. Ja. Was hat es für Sie gebracht jetzt und was hat es für den Roman gebracht, dass Sie das getan haben? Ich wollte natürlich so authentisch wie möglich über Korea schreiben und darum wollte ich auch unbedingt an den 38. Breitengrad, also in die demilitarisierte Zone, weil dort spürt man noch sehr genau, wie geteilt das Land ist und ja auch, wie geteilt die Welt immer noch ist, weil auf der einen Seite, Nordkorea ist nach wie vor von der sowjetischen Ideologie geprägt und Südkorea von der US-amerikanischen. Und da spürt man schon sehr, sehr, sehr deutlich, wenn man da ist. Also tatsächlich gibt es keinen Ort der Welt, an dem man das so sehr spürt. Und die Soldaten der beiden Länder stehen sich ja auch gegenüber und das ist eine sehr angespannte Situation an dieser Grenze. Ja, man merkt es direkt im Alltag, finde ich. Also ich fand, Seoul machte auf mich den Eindruck wie ein etwas asiatisches Washington. Ja. Ja, sogar Ja, genau. das Kabelwust, ja, der normale Kabelwust Ja. in Amerika, sogar der ist ja ähnlich oder sehr, sehr ähnlich oder sowas. Das fand ich schon beängstigend tatsächlich. Ja, Es dann ist, kennen Sie das ja auch. ja, ne? Ja, es ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen. Das ist, es hat so diesen völlig amerikanischen Stempel. Und so wie das eben der Norden einen sehr ja, sowjetischen, totalitären Stempel hat, natürlich auch. Hatten Sie von vornherein den Mut, sich auf Korea einzulassen? Das ist ja nicht das, was auf der Straße liegt. An Themen. Ja, ich war, ich habe mir mal eine Auszeit genommen aus meinem Beruf 2019. Ich bin im Januar 2019 für 13 Monate um die Welt gereist und bin dann eben auch über Korea gereist, weil generell finde ich Asien einfach wahnsinnig spannend. Das ist, glaube ich, mein Lieblingskontinent. Und ich wollte eigentlich auch meine Zeit auf den verschiedenen Kontinenten viel gleichmäßiger verteilen. Und letztendlich habe ich doch, ich glaube, die größte Zeit in Asien zugebracht. Asien ist einfach so großartig. Und die kennen das ja auch. Ja, da haben Sie auch recht. Es ist ja auch so heterogen. Ne? Es ist einfach, je nachdem, in welchem Land man ist und auch noch in welcher Gegend des Landes, gibt es nochmal andere Eigenarten. Also, und es ist natürlich auch der Rising Continent, ne? Also es wird ja nun auch der Erdteil sein, der für uns maßgeblich sein wird in Zukunft. Ja, und, das ist ja schon, wir haben es noch nicht gemerkt, wie ich finde. Ja. Also das ist sicher. Aber wir werden es irgendwann alle merken. Ja, und es ist natürlich nicht alles gut, was da so kommt, aber es ist halt nirgendwo einmal alles gut. Nein, aber es ist. Trotzdem ist auch sehr vieles gut. Also ich liebe tatsächlich auch sehr viele Kulturen in Asien. Ja, und ich wollte eben unbedingt etwas machen über eine Kriegsreporterin und ich wollte etwas machen über die 50er Jahre. Mhm. Und, ja, was lag da näher, als dann den Koreakrieg zu wählen? Mhm. Habe ich dann eben auch eine ganze Zeit für Korea eingeplant. Wenn man sich mit nicht so fernen Zeiten einlässt bei einer Art historischem Roman, dann hat man immer die Schwierigkeit, die Sprache zu treffen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele Konserven aus dieser Zeit. Wie haben Sie das gemacht? Wieso spricht Nelly so, wie sie zu der Zeit gesprochen hätte? Ich finde, dass man als historischer Romanautor nicht unbedingt den exakten Tonfall treffen muss. Man muss eine Andeutung dessen geben, wie der Tonfall war, aber es muss nicht komplett dem Ton der damaligen Zeit entsprechen, denn wir blicken ja mit dem Blick von heute drauf. Mhm. Und ich halte wenig davon, es komplett zu in die damalige Zeit zu verfrachten. Also ich finde, ich kann schon auch sagen, ich habe diesen Roman im Jahr 2019, 2020 geschrieben und mit dem Blick von heute und was mich heute interessiert, gehe ich jetzt in die Zeit zurück und ich schreibe jetzt die Dialoge, die, von denen ich meine, dass meine Protagonisten genau so sprechen würden. Natürlich habe ich immer so ein paar Wörter, die eben in der damaligen Zeit besonders häufig verwendet wurden und die benutze ich. Und ich benutze ja auch das Berlinerische für die Szenen, die in Berlin spielen. Aber es ist schon auch der Blick von heute und ich habe es heute geschrieben und dazu stehe ich auch. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Wenn historische Romanschreiber sich zu sehr daran halten wollen, also gerade auch vom Ton, dann wirkt das entweder albern oder manieriert oder was weiß ich was, jedenfalls künstlich. Und es ist ja sowieso nur ein Stückwerk, weil es ist ja nur eine Wiederaufbereitung einer Zeit, an der sie entweder als Kind teilgenommen haben oder gar nicht. Und das ist dann immer das Bild, was Sie sich vorstellen, wie es sein hätte sein können. Und ich finde es, wenn man das so umgeht, wie Sie das gerade sagen, finde ich das A ehrlich und B, es ist ja auch für uns als Leser nicht besonders schön, ja, wenn da, ich übertreibe das jetzt mal, in diesem Ductus Sintemal denn offenbaret wurde, ja. Also wenn sowas in diese Richtung geht, das wirkt albern und extrem bemüht. Und das tun sie nicht. Das finde ich an dem Roman, so wie Sie ihn vorgelegt haben, richtig, richtig gut, muss ich sagen, haben Sie, wie ich finde, flüssig gebracht und man bleibt dran. Und es sind, wie ich finde, nicht solche komischen Brüche drin, wie manchmal in historischen Romanen, wo einfach draufsteht, hier bemüht sich der Autor oder die Autorin um Authentizität, die sowieso nicht zu erreichen ist. Ja. Vielleicht noch ein ernstes Thema, das Sie auch mit bemühen, und zwar die Problematik mit den Konzentrationslagern kommt ja auch drin vor. Vielleicht können Sie, wenn Sie mögen, so drei Worte darüber verlieren, warum Sie es noch mit angesprochen haben. Es ist ja eigentlich ein riesig umfangreiches Thema. Absolut, und es ist ein Thema, an dem ich mich auch abarbeite. Weil die Menschen, die 1950 gelebt haben, natürlich großenteils den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und diejenigen, die Europa kennengelernt haben oder Europäer sind, Deutsche sind, die haben sich natürlich auch mit allem beschäftigt, beziehungsweise haben Konzentrationslager erlebt, waren Täter, waren Opfer. Oder sie haben Bombenkriege erlebt. Also als der Koreakrieg begann, ja, und nur nochmal für alle, die das nicht mehr so ganz präsent haben, man hat es tatsächlich nicht mehr so ganz präsent, weil wir sehen irgendwie häufig doch eher so Bilder vom Vietnamkrieg und Koreakrieg, da sagt man sich so ein bisschen, was war das? Es war ja der erste Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten. Es sind 4 Millionen Menschen gestorben und es sind Armeen aus aller Welt dorthin gekommen, um zu kämpfen auf jeweils ihrer Seite des Eisernen Vorhangs oder von ihrer Seite. Und diese Menschen waren alle grundtraumatisiert. Die waren alle entweder schon in einem vernichtenden Krieg, im Zweiten Weltkrieg gewesen, oder sie waren Opfer. Oder sie mussten sich mit ihrer Tätergeschichte auseinandersetzen. Aber dieser Krieg, dieser Koreakrieg, der wurde von traumatisierten Menschen gegen traumatisierte Menschen ausgefochten. Und das war mir so wichtig, das zu betonen. Dass das nicht ein Krieg war, der plötzlich aus blauem Himmel kam und dass da Menschen auf einmal ganz erstaunt waren, huch, ist ja Krieg, sondern dass das auch Menschen waren, die alle schon zutiefst verletzt waren, die in der Zeit gekämpft haben und das ausgehalten haben. Was hat das heutige Deutschland und Europa mit diesem Koreakrieg, den Sie gerade eben genannt haben, außer dem, was Sie schon eben gerade ausgeführt haben, zu tun? Das war ja immerhin vor rund 70 Jahren. Ja, das ist auch, es ist, ich versuche das mal, es ist eine komplizierte Lage. Also erinnern wir uns, Korea wurde 1910 von Japan besetzt. Und als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war Korea japanisch. Ne? Korea war eine Kolonie Japans. Japan hat auf Seiten Deutschlands gekämpft. So, insofern, ne, Deutschland und Japan waren ja Verbündete. Durchaus, ja. Japan und Deutschland haben beide den Krieg verloren. Somit hat eigentlich auch, obwohl man das jetzt sehr verkürzt, aber hat eigentlich auch die Kolonie Korea verloren. Und Korea wurde daraufhin, genauso wie Deutschland, jeweils zur Hälfte besetzt. Mhm. Von Sowjets und von Westmächten. Und genauso wie in Deutschland, ja, haben sich dann eben auch zwei Gesellschaften herausgebildet. Also Korea und Deutschland haben unfassbar viel miteinander zu tun. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir nicht eine ganz, ganz enge und feste Völkerfreundschaft pflegen, finde ich. Ein anderer Punkt, glaube ich, wird daraus auch noch deutlich, nämlich was wir für ein enormes Glück gehabt haben als Deutsche. Ja, total. Ja. Unfassbar. Ja. Also wenn wir im Häkchen am östlichen Ende der Welt gelebt hätten, dann hätte das für uns genauso gut ausgehen können. Wir hatten das Glück, mitten in Europa zu sein. Und so ist das. Ganz genau. auf diesem Tablett zu oder auf dem Tisch zu sitzen, wo eben alle Schach spielen wollten. Dort draußen wollten nur zwei Schach spielen und die hatten auch keine Rücksichten zu nehmen. Ja, so ist das. Ich bin sowieso unfassbar dankbar, dass wir, ja, dass wir in Deutschland leben, dass wir diese lange Friedenszeit erleben durften, dass wir gesund sind hier in Europa. Es ist gerade in diesen Zeiten ein unfassbares Glück für. Ja, aber das ist etwas, ich kenne einen Münchner Liedermacher, der hat schon vor, ich weiß nicht, 20, 10, 15 Jahren gesungen, einen Refrain, der mich damals sehr getroffen hat, nämlich der ging, und 60 Jahre Frieden, das hält kein Mensch nicht aus. Oh. Und so ähnlich empfinde ich das heutzutage. Jetzt hat er im Nachhinein an der Stelle recht bekommen, aber wir haben alle daran mitgebastelt. Ja, haben und, wir. Mhm. Und das ist, aber vielleicht einen Schritt beiseite zu dem Roman, nämlich zu Ihnen. Sie haben das Ding ja immerhin gemacht. Und das sollten wir vielleicht nicht ganz vergessen. Vielleicht fange ich mal an der Stelle, die so ganz weit zurückliegt. Nämlich, was verbindet Sie heute noch mit dem Namen Zeppelin? Der Zeppelin Hindenburg, das war das Luftschiff, auf dem mein Großvater Christian Nielsen gefahren ist. Also zuvor fuhr er auf dem Luftschiff Graf Zeppelin nach Brasilien und dann wurde er durch einen Zufall im Mai 1937 auf das Luftschiff den Zeppelin Hindenburg eingewechselt und machte dann die Reise nach Lakehurst, New York. Ja. 1937 und und stürzte ab. Und kam da zu Tode oder war er unter den Überlebenden? Er war unter den Überlebenden. Ah. Er ist 10 Meter aus der Gondel gesprungen. Er hatte gerade Kartendienst, als der Zeppelin in Flammen aufging und rutschte nach hinten gegen die Wand. Und als ehemaliger Seemann wusste er, dass er in das Feuer springen musste, um zu überleben. Mhm. Und so hat er sich retten können, ist in einem großen Bogen noch zurückgelaufen und hat weiteren Menschen das Leben gerettet, darunter Irene Dörner, die hatte eine Familie an Bord des Zeppelins Hindenburg, die dann aber später im Krankenhaus ihren Brandwunden. Mhm. Wenn man so einen Mann oder einen Menschen, ich mache es mal einfach, wenn man so einen Menschen in seiner Vorfahrtslinie hat, was macht das? Was hat das gemacht mit Ihnen bis zum heutigen Tag? Also zum einen, glaube ich, so ein Gefühl, die Welt sehen zu wollen und vielleicht auch so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten. Nicht um in dem Beruf zu arbeiten, aber etwas wagen, mutig sein, was von der Welt sehen. Mhm. Das ist eine schöne Aussage, die gefällt mir wirklich gut. Ich taste mich jetzt mal ein Stückchen weiter vor, und zwar natürlich auf das Handelsschiff. Das ist ja auch etwas Wichtiges. Also ich vergleiche das mal mit etwas ganz Harmlosem, nämlich meinen Urlauben auf dem Bauernhof. Die haben auch eine Menge mit mir gemacht. Und der Umgang mit den Tieren an der Stelle hat mit mir gemacht, dass ich mich dafür interessierte und dann auch irgendwann mal Zoologe geworden bin. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie stark war der Einfluss und wohin ging ihr? Also ich war ja, wie gesagt, lange das einzige Kind an Bord. Ich hatte von daher vor allem mich selbst, natürlich auch meinen Vater und teilweise auch meine Mutter als Begleitung. Meine Mutter fuhr aber nicht jede Reise mit. Von daher habe ich mich sehr, sehr früh mit Geschichten beschäftigt. Ich habe mir selbst Geschichten erzählt, ich habe viel gelesen, ich habe Geschichten geschrieben. Ich musste auch immer ein bisschen schreiben, weil ich bin ja während der Grundschulzeit nicht so viel zur Schule gegangen und musste dann immer der Schule Nachweise zuschicken, dass ich des Lesens und Schreibens mächtig bin. Und das musste ich in so einer Art Tagebuchform erledigen. Und so fing ich dann früh an zu schreiben. Das hat mich sicherlich geprägt bis heute. Also Reisen, über die eigenen Grenzen gehen und dann beschreiben, was ich sehe. Ich glaube, das ist noch mein Antrieb, mein Reiseantrieb für heute. Ich reise eigentlich immer dahin, wo Geschichten sind. Das andere interessiert mich nicht. Mhm. So wie Sie wahrscheinlich vor allem oder gern mit Tieren dann Umgang gepflegt haben. Ja, ich habe mich halt immer für Tiere interessiert, so wie Sie sich für Geschichten interessieren. Und es gibt ja vielfach gerade auch in dem biologischen Bereich jetzt immer die Frage, was ist Vererbung und was ist soziale Entwicklung? Und ich bin für mindestens 50-50, für mindestens 50-50. Wobei ich eher denke, das, was wir an sozialen Erlebnissen haben und sozialem Lernen haben, doch eigentlich einen größeren Effekt hat. Wenn die Ja. Gene gar nicht mitspielen, na gut, dann ist das halt so, aber. Gibt ja mittlerweile das tolle Feld der Epigenetik, dass man einen guten Kompromiss schafft zwischen diesen beiden Ja, da bin ich, da kriege ich immer ein bisschen Pickel, weil als Wissenschaftler muss ich ehrlich gestehen, weil das ist immer so schön. Das hat, also so ein bisschen, es geht so ein bisschen in Richtung Lamarck, jetzt steinigen mich alle Epigenetiker. Aber Lamarck haben wir überwunden. Es ist einfach ganz schön und aber es ist ein weites Feld an der Stelle. Ich weiß auch, was Ja. Sie meinen. Natürlich ist, und das ist das, was ich meine tatsächlich, warum, wo die in Häkchen Epigenetik, wenn wir sie anders nennen und anders begründen, sofort recht hat, nämlich, wenn ihre Eltern traumatisiert waren bis zum geht nicht mehr, dann werden sie kein völlig unbeschwertes Kind großziehen. Das wird kaum gelingen. Sie haben es ja vorhin eingangs gesagt, die Menschen in der Ukraine, ich glaube, ich war im Vorgespräch, in der Ukraine, die jetzt fliehen, die Kids, die jetzt fliehen und die jungen Leute und auch mittelalterlichen Leute sozusagen, die jetzt fliehen. Die werden das ihr Leben lang mit sich rumschleppen und weitergeben, entweder durch Schweigen, nicht weitergeben und verleugnen sozusagen, oder aber durch Erzählen weitergeben oder durch ja, Verhalten weitergeben. Und das haben Sie wahrscheinlich mit Ihrem Aufenthalt in der Schifffahrt auch gemacht, weil es ist ein besonderes Habitat, in dem Sie sich da befunden haben. Und insofern ist es ja etwas, was für ihr jetziges Tun ja essentiell ist eigentlich. Ja, es ist total. Ne? Und es ist so verrückt, weil ich habe ja einen Teil des Romans tatsächlich dann auf einem Containerschiff geschrieben, weil ich wollte meine Weltreise auf dem Containerschiff beenden und habe den Nordatlantik, also vom Nordatlantik aus startend, bin ich in die Karibik gefahren. Im Winter war sehr stürmisch und der Laptop rutschte von einer Seite des Tisches auf die andere, aber ich konnte schreiben wie ein Engel. Also es war für mich, als ob ich zurückkehrte in, ja, in so eine Kindheitsblase. Also es ist total, es hat mich richtig eingeholt. Und ich dachte, ich glaube, ich muss meine nächsten Romane, ich muss mich dann so für ein Jahr mal auf so ein Containerschiff einsperren, damit ich einfach flüssig schreiben kann. Ja, Echt ich vermute, da verrückt. kommen gleich drei Romane bei raus oder sowas. Nein, aber man merkt, dass das Buch auch mit einer inneren Kraft geschrieben ist und mit einem, ja, da sind Wolken am Himmel, ja, und die werden durch einen starken Wind nach vorn geblasen. Das merkt man einfach auch beim Lesen. Und das finde ich, ist nicht so häufig in der Literatur. Vieles wird abgearbeitet und dann ist es doch recht mühsam, dem zu folgen. Und das machen sie, wie ich finde, besser. Das Danke. gefällt mir wirklich gut. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Aber dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe ja natürlich geguckt, was hat sie denn eigentlich alles schon geschrieben? Sie haben ja sehr früh mit dem Schreiben angefangen und das ist finde ich toll. Sie haben es ja auch erzählt, warum es so ist. Ich wollte eigentlich fragen, so was ganz Verrücktes, nämlich was wäre eigentlich passiert? Was denken Sie, wenn Ihr Debüt damals sofort so ein Erfolg gewesen wäre? Es gibt ja so einen Debütpreis, ne, den es gibt. Was stellen Sie sich vor, Sie hätten da so einen Debütpreis bekommen? Wo wären Sie heute? Ja, da wäre ich heute wahrscheinlich nicht Journalistin geworden. Also ich liebe diesen Beruf auch sehr, aber den habe ich natürlich gewählt, weil man so als Normalsterblicher ja vom Schreiben nicht leben kann. Und das kam dann dem schon sehr nah und dann dachte ich, na dann mache ich doch das. Hätte ich von vornherein viel Geld und viel Anerkennung gleich von vornherein mit meinem ersten Skript gehabt, das bis heute unveröffentlicht ist, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja, dann hätte ich mich ja gar nicht weiter umgeschaut. Dann hätte ich gedacht, gut, super, das ist jetzt das Zeichen, auf das ich gewartet habe. Ab jetzt nur noch das. Was uns dazu bringt, dass auch Scheitern sehr hilfreich sein kann. Total, weil ich bin wirklich auch sehr glücklich, dass ich diesen anderen Beruf habe, weil er mich auch zwingt, aus meiner Fantasiewelt rauszukommen. und mich eben mit Fakten zu beschäftigen. Mhm. Das ist toll. Und ich darf mit anderen Menschen zusammenarbeiten, mit wirklich tollen Menschen. Und das ist fruchtbar und wirklich, wirklich schön. Als ich nach dem Konzentrationslager gefragt habe, haben Sie schon kurz was erwähnt. Sie haben ja auch einen Bericht gemacht über Hohengamme. Ich habe einen Dokumentarfilm gedreht. Ja, ja. Sind Sie dazu gekommen? Wollten Sie es machen? Oder wie, ehrlich gesagt, wollte ich es nicht machen. Ich hatte zuvor einen Dokumentarfilm gemacht über eine Naturkatastrophe, über die Sturmflut 1962 in Hamburg. Und meine Vorgesetzte hat mich gebeten, diesen KZ-Neuengamme-Film zu machen. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich extrem, wie soll ich sagen, heutzutage wird dieses Wort leider so ein bisschen inflationär verwendet, hochsensibel. Ich bin extrem empfindlich, gerade was so Schicksale anbelangt, wenn es Menschen nicht gut geht. Ich bringe mich, also ich weine dann auch leicht und es berührt mich so dermaßen stark, dass ich eigentlich das nicht aushalte. So, und ich habe gesagt, ich habe im ersten Moment gesagt, ich kann das nicht machen, weil ich weiß, dass ich das nicht aushalten werde. Verstehe. Und sie hat mich aber so überzeugt. Sie sagte, alle öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands haben sämtliche deutsche KZs behandelt, haben deren Geschichte erzählt. Nur das KZ Neuengamme bei Hamburg, das fehlt. Ach. Das hat noch nie ein Sender gemacht. Mhm. Und das liegt nun mal in unserem Sendegebiet, dem Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks. Mhm. Und wir sind es dem KZ schuldig. Und dann habe ich gesagt, ja, das sehe ich natürlich ein. Dann mache ich mich mal daran. Und dann bin ich ein Jahr lang durch Europa gereist und habe Überlebende des Konzentrationslagers getroffen. Und das allein war schon etwas, was mich natürlich extrem berührt hat, weil als ich diesen Film gemacht habe, das ist jetzt 7 Jahre her, da waren die Überlebenden zwischen 90 und 100. Und ganz häufig habe ich Anfragen gestellt in Tschechien oder in Frankreich oder in der Ukraine oder in Italien oder in England und Dänemark. Und die Antwort war in den allermeisten Fällen ja. Und ja, wenig später erfuhr ich dann, dass derjenige oder diejenige dann gestorben ist. Mhm. Und mir wurde also klar, ich muss mich auch beeilen. Ich muss mich wirklich extrem beeilen. Also das, was ich am Anfang so ein bisschen an Zweifeln verschwendet habe, habe ich dann versucht, sehr, sehr schnell wettzumachen. Und zu Beginn meiner Recherche gab es noch 400 Überlebende. Und als ich den Film nachher ein Jahr später abgeschlossen habe, gab es noch 40. Und mittlerweile sind sie alle gestorben. Es gibt überhaupt keine Überlebenden mehr. Ja, gerade, ich glaube, gerade gestern ist wieder eine Dame, eine sehr bekannte Dame, ich habe den Namen jetzt nicht parat, im Alter von 99 Jahren gestorben. Ja. Es geht wirklich zu Ende. Ne? Ja, es geht zu Ende. Und jetzt ist es natürlich, jetzt sind natürlich auch die Berichte, gehen sozusagen in die nächste Generation. Jetzt sind es die Enkel, die versuchen, die Erinnerungen ihrer Großmütter und Großväter aufrechtzuerhalten. Aber ich habe einige noch treffen dürfen und ich muss im Nachhinein sagen, es ist vielleicht neben dem Roman Ein neuer Horizont, auf den ich auch stolz bin, ist das vielleicht das Werk, auf das ich am stolzesten bin, diesen Film gemacht zu haben. Das ist das Allerbeste, was ich in meinem Leben tun konnte und ich verstehe im Nachhinein nicht, wie ich so zweifeln konnte. Ich habe gezweifelt einfach, weil ich dachte, ich halte es nicht aus, ich kann mir die Berichte nicht anhören. Also ich halte es vielleicht auch nicht aus, den Menschen zu begegnen und tatsächlich war es so, dass ich jedes Mal bei jedem Interview geweint habe. Und es tat mir so leid, weil ich dachte, es ist von mir auch moralisch ungerechtfertigt, ihnen also den Überlebenden meinen Kummer aufzuzwingen. Sie müssten weinen, nicht ich. Und viele kannten diese Reaktion, aber so viele kannten das. Und viele hatten auch Taschentücher mitgebracht und meinten, ich weiß, das ist für sie immer ganz schrecklich, das zu hören. Und brachten mich und sich in die Situation, mich zu trösten am Ende. Aber ich wollte eben nicht nur die Geschichte des KZs erzählen, sondern ich wollte die Geschichte der Menschen erzählen, die in dieses KZ gekommen sind. Und die beginnt natürlich nicht im KZ selbst, sondern die beginnt in der Kindheit. Die Menschen, die ich getroffen habe, die sind als Teenager ins KZ gekommen. Habe ich sie ja auch noch lebend erlebt. Und darum war meine allererste Frage immer, wie war Ihre Kindheit? Mhm. Woran erinnern Sie sich? Und dann fingen sie an zu erzählen. Und die meisten begannen mit den Worten: Meine Kindheit war sehr schön. Ja, und das war dann immer der Moment, in dem ich anfing zu weinen und das Interview abbrechen musste. Ja, aber das ist doch völlig verständlich und das ginge mir nicht anders und vielen, vielen anderen Menschen auch nicht. Das ist diese Eigenschaft, die wir Menschen Empathie nennen. Wenn wir die nicht hätten, dann würden wir nicht weinen und dann, wenn wir nicht weinten, dann würden wir eine reine Verwaltung des Wissens und der Informationen machen. Und das ist doch eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Dann bräuchten wir auch solche Romane nicht, die sie geschrieben haben, bräuchten wir überhaupt keine Romane, sondern dann würden wir alle nur immer Sachberichte haben und Reportagen und sowas. Nein, aber wenn etwas vor, wie ich finde, wenn etwas vor Krieg und Vernichtung und so etwas schützt, dann, wenn es mir wehtut, wenn ich da auch nur dran denke. Ja, wenn es mir nicht wehtut, dann habe ich keine Empathie mit anderen Menschen, dann kann ich die mit einem Gesetzestext mal eben zu Nichtmenschen, so wie die Sklaven früher, erklären und dann sind es eben keine Menschen mehr und dann ist es eigentlich egal. Und das ist etwas, das genau das, was Sie empfinden, verhindert und deswegen ist das wertvoll und deswegen können Sie das auch, denke ich mal, in Ihre Romane schreiben und deswegen kommt es auch rüber. Es ist nicht nur einfach so ein Fakt, den Sie da nennen oder etwas, ach naja, jetzt kommt damit auch noch, sondern das hat seine Bedeutung, dass Sie das reingeschrieben haben und man merkt, dass es Ihnen wichtig ist und das ist doch wunderbar, dass das rüberkommt. Also das finde ich, ist gut gelungen und ohne, dass Sie es wollten, ist es einfach passiert. Und Dinge, die in der Schriftstellerei passieren, in der Beziehung, sind immer die echtesten, sagen wir es mal so, wo man das nicht steigern sollte, die Vokabel. In dem Zusammenhang vielleicht noch etwas, was mit dem Roman wieder sehr eng zu tun hat. Was hat dieser Roman mit Ihnen gemacht? Na, dieser Roman hat mich zum einen an meine eigene Kindheit wieder zurückgebracht. Ich habe vom Schiff so viele Kindheitserinnerungen einfließen lassen. Und ich habe tatsächlich, während ich diesen Roman geschrieben habe, auch viel geweint. Also ich werde wahrscheinlich nach dem Interview mit Ihnen als die weinende Schriftstellerin herausgehen. Aber ich habe tatsächlich bei den Berichten, die ich gelesen habe aus der Zeit und während ich mich, ja, es gibt ja auch sehr, sehr viel noch unveröffentlichtes Filmmaterial, das man über verschiedene Plattformen finden kann, das eben auch den Alltag während des Kriegs in Korea 1950 bis 1953 zeigt. Und während ich all das gelesen und betrachtet habe, war ich sehr, sehr, sehr traurig. Also dieser Roman, muss man dazu sagen, ist ja nicht nur traurig. Er spendet ja auch Hoffnung. Das geht ja auch um Liebe, um Kinderkriegen, um Menschen, die versuchen, ihren Alltag trotz aller Widrigkeiten zu stemmen und denen das auch teilweise, obwohl sie traumatisiert sind, obwohl sie in widrigen Umständen leben, gut gelingt. Und natürlich habe ich auch an Stellen, die in Berlin spielen, habe ich mich gefreut. Ich habe mich mitgefreut mit Hannah und Lilo und den anderen. Aber ich habe während all der Szenen, die in Korea spielen, ich habe die nicht flüssig runtergeschrieben. Ich musste häufig auch absetzen, rausgehen. Ich habe auch manchmal gedacht, warum schreibe ich das jetzt? Ich glaube, ich wollte es schreiben, weil ich bin auch Pazifistin und ich wollte einen Antikriegsroman schreiben. Ich wollte zeigen, was Gewalt mit Menschen macht. Das ist Ihnen, wie ich finde, gut gelungen und Sie haben völlig recht, das ist natürlich nicht ein tränentriefendes Drama, sondern es hat wie das Leben der meisten Menschen Höhen und Tiefen, aber es hat auch Höhen und es hat auch wirklich schöne Momente, die Sie auch gut eingefangen haben. Also insofern muss man sich jetzt nicht ängstigen, dass da jetzt irgendwie nur was nicht Weltuntergang kommt, überhaupt nicht, das ist nicht der Fall. Vielleicht so zum Schluss noch die Frage, wenn ich mir so Ihre Themen ansehe, von ganz leichten Dingen für junge Menschen über, ich nenne es mal mittelschwer und essayartig und bis zu dem, was jetzt gerade, was Sie heute oder jetzt vorgelegt haben. Es ist ja eine ganz schöne Bandbreite schon. Mhm. Was sagen Sie, wo soll das eigentlich hin mit Ihnen? Also ich finde, klar, gibt es eine Bandbreite, aber ich sehe doch eindeutig einen roten Faden in allen meinen Werken. Und das sind Reisen, Reisen durch Raum und Zeit. Ich schreibe Romane, die in frühere Zeiten zurückführen. Und ich schreibe leichtere Sachen, Reisegeschichten, die Menschen einfach nur Freude bringen. Und da soll es auch weiterhin gehen. Also für mich sind Reisen einfach, glaube ich, das Allerwichtigste. Grenzen überwinden, über den eigenen Horizont blicken, gucken, was andere Menschen so bewegt. Auch Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen oder was haben wir mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun. Ich glaube, ja, das ist die Überschrift. Super, super. Da passen wir wunderbar zusammen, weil ich habe ja auch einen sehr großen Schwerpunkt bei Reisen. Wobei ich natürlich auch ein Verrückter bin, weil ich reise extrem ungern. Aber jedes Mal, wenn irgendeine Reise ansteht, schreie ich sofort ich, ja und hier. Aber eigentlich bin ich erst einmal glücklich, wenn ich irgendwo mein Bett habe oder wenn ich irgendwo angekommen bin. Aber das Reisen selbst ist mir eher gruselig. Und wenn ich mir überlege, dass ich auf so ein Schiff gehen sollte, wie Sie es jetzt unter Umständen vorhaben, dann würde ich sofort sagen, ja, mache ich, aber eigentlich würde ich es dann doch lieber nicht machen. Also insofern, es ist aber so schön. Es gibt kaum etwas Schöneres als eine Reise auf einem Schiff. Ja, das ist mir noch, also meine Schiffsgeschichten sind bisher zu kurz gekommen, sagen wir es mal so. Ich in Flugzeugen, was ich ein Viertel meines Lebens zugebracht, das ist nicht so toll und nicht so gewaltig, aber man kann meistens gut essen. Also insofern. Ist das ganz gut. Und machen sich keine Gedanken wegen der Gespräche über die Tränen und so. Da sind Sie auch in zumindest, was ich finde, guter Gesellschaft, denn mir geht es genauso. Wenn ich Dinge schreibe, die heftig sind, dann muss ich auch öfter aufhören. Und dann denke ich mir immer, ja, hey, du lachst doch auch nicht über deine eigenen Sachen, wenn du das schreibst. Und dann sage ich mir selber immer, ja doch, ich lache auch über meine Sachen. Es ist doch eigentlich schön, wenn wir mit unserem eigenen Gedanken so mitgehen und uns überzeugen können. Denn nur wenn wir uns überzeugen, glaube ich, dann können wir doch andere Menschen überzeugen von dem, was wir schreiben, um das überhaupt zu lesen, ihre Zeit zu opfern. Das ist ein sehr wahrer Satz. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich ganz wichtig. Bevor wir Schluss machen, leider müssen wir schon wieder Schluss machen, habe ich eine Frage, wenn Sie Lust haben. Wenn ein Interview aus meiner Sicht ganz egoistisch gut gelaufen ist, dann sage ich, haben Sie Lust, mir eine Frage zu stellen? Was ist Ihr Interesse an China? Mein Interesse an China? Sie werden es kaum glauben. Die Liebe an China hat Karl May geweckt. Man soll es nicht glauben. Da gibt Karl May, da gibt es den blau-roten Methusalem. Und das ist ein völlig verkitschtes, völlig verchinesitiertes Buch. Aber das habe ich gelesen, genau in einer sensiblen Phase wahrscheinlich, mit irgendwie 8, 9 Jahren oder sowas. Und das hat mich begeistert. Aus heutiger Sicht kann ich das gar nicht mehr lesen. Ja, so ein Unsinn, den er da geschrieben hat. Aber das hat dies erste heftige Interesse geweckt. Und dann ist es einfach so, ich finde einfach, ich war beruflich dann auch dort und sie waren, die Menschen, mir so nah und doch so fern, und es mich fasziniert hat, ist, dass man auf chinesische Friedhöfe gehen kann, wo Menschen vor 4000 Jahren begraben worden sind, und ich kann heute noch die Zeichen lesen, die ich gelernt habe. Und das sind die von vor 4000 Jahren. Das ist, und was mich dabei ärgert tatsächlich ist, wenn man mal hier in Europa oder auch Amerika irgendwie Vorträge hört über die Herkunft der Sprache oder der Schrift, dann vergessen die immer alle China. Und das ist nicht so fertig. Und China ist so unterschätzt auf der einen Seite, und ich mag es einfach landschaftlich von den Menschen her. Und auch wenn die Regierung sehr verbesserungsbedürftig wäre oder ist, ich mag nicht 1,5 Milliarden Menschen einfach beiseite werfen, nur weil der Fisch, ne, Sie kennen das. Ja, ganz genau. Und das mit Indien ähnlich. Also, ja, genau. Das ist für ähnlich. Ja. Und das ist meine Liebe zu China und das bis heute. Und ich bedauere es so, dass ich da nicht mehr hin kann durch diese blöde Corona-Geschichte. Ja. Weil, außerdem sind sie nett und wollen, sind gerade dabei und übersetzen und veröffentlichen eins meiner Bücher, was auch sehr schön ist. Also das, sehr schön. Da freue ich mich einfach auf. Aber das ist nur so ganz zum Ende, so ein bisschen Eigenwerbung. Freue ich mich auch für Sie. Wunderbar. Also ich bin sehr glücklich mit dem Interview und mit dem Gespräch mit Ihnen. Und, Dankeschön, ich auch. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt die Extro und dann haben wir es geschafft. Ja, ja. Ja. Okay. Dankeschön. Das war ein ganz tolles Gespräch. Fein, das freut mich. Für mich auch. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung Hörbahn on Stage, unserer besonderen Literatursendung des Literaturpodcast-Radios Hörbahn. Ich durfte Ihnen ein Buch vorstellen, das die junge Zeitungsreporterin Nelly, die als einzige Frau vom Krieg zwischen Nord- und Südkorea berichtet, als Protagonistin darstellt. Es trägt den Titel Ein neuer Horizont und wurde von Maike Nielsen, die uns seine Entstehung und einiges aus ihrem Leben nahebrachte. Das Buch ist vor kurzem im Wunderlich Verlag erschienen und ich kann es allen regelmäßigen Hörern im deutschsprachigen Raum, aber auch in über 60 Ländern dieser Welt nur ans Herz legen. Liebe Maike Nielsen, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren und es uns ermöglichten, mehr über sich, Ihre Nelly, die 40er und 50er Jahre und deren Konflikte zu erfahren. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.